What's your function? Cooking up the country, helping business run. They haul everything safely and on time. They connect the factories built along the lines. We've got the goods to help give this economy a spark. Our trains, tracks and bridges, oh, they'll get you pretty far. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Von Arbeit und Wohnen. Der Ruß, der von riesigen Schornsteinen östlich gelegener Fabriken stammte und den Himmel über Neulenkbach von Tag zu Tag mehr zu verdunkeln schien, war von den Reisenden nicht weniger als von der Reiseführung selbst ein geduldetes Übel. Der Großteil Reisender mit Fixaufenthaltsgenehmigung war nämlich ärmlich, vermochte nur mit Mühe und Not ihre Familien zu ernähren und galten als die Unmündigen, die Unterdrückten, die untere Reiseklasse. Nur wenige vermochten sich Besitzer eines eigenen Guts nennen, hatten weder Mühe, eine Reservierung in einem Wagenabteil zu tätigen, noch sich ein gültiges Ticket höherer Klasse zu leisten. Die wandernden Reisearbeiter waren noch ärmer. Viele litten Hunger, lebten von der Hand zum Mund und von einem Tag auf den anderen. Sie fristeten ihr Dasein in Baracken, umgebauten Scheunen, Werkstätten oder Halbkellern. Bestenfalls lebten sie nahe ihres Arbeitsplatzes. Meist war jedoch eine unbeschreiblich mühselige und beschwerliche Anreise erforderlich, bevor die Arbeit in einer der zahlreichen Fabriken der Reichsbahn aufgenommen werden konnte. Die körperliche Verausgabung durch die harte Arbeit in ihren riesigen industriellen Komplexen für Verarbeitung und Produktion, der einhergehende unzureichende Schlaf und die schlechte Ernährung trugen ihren Teil dazu bei, dass die Bewohner dieser Stadt seit der Schienenrevolution selten das 50. Lebensjahr erreichten. Die vom Regime gegründete Estate Travel Association, kurz ETA, war die Geisel des kleinen Mannes jener finsteren Tage. Sie verkaufte innerhalb weniger Jahre den Großteil der am Markt erhältlichen leerstehenden Bürger- und Bauernhäuser des ehemaligen Feudaladels, freie Bauparzellen, abbruchreife Altbauten oder sonstige Liegenschaften. Kurzum, verleibten sie sich sämtliche zur Verfügung stehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe der Fabriken ein. Später dann auch jenem Inneren der Stadt, um sie zu beachtlichem Preise an Reisende höherer Klasse zu verpachten. Die meisten dieser Privilegierten tendierten zwar dazu, sie ordnungsgemäß behördlich auf ihren Namen zu melden, beabsichtigen jedoch selbst nie einen Fuß in das Gebäude zu setzen. Nach den notwendigsten Sanierungsarbeiten und Umbauten sollten diese neu geschaffenen Lebensräume dann gegen horrenden Zins auf den Markt gebracht werden oder würden zukünftig in ihrer Gesamtheit an zahlungskräftige Reisende weiter verpachtet werden. Der Wohnzins drohe Jahr um Jahr teurer zu werden und suchte den hart verdienten Lohn der Fabriksarbeiter ganzheitlich zu verschlingen. Viele dieser bedauernswerten Individuen sollten sich schon bald in finanziellen Turbulenzen wiederfinden und sahen sich infolge zu drastischen Schritten gemüßigt. Die spätere Gründung der radikalen Arbeiterkartelle geht aus jenen Tagen der Verelendigung hervor, in denen sich so manch Arbeiter prekärer Situation schon bald wiederfinden sollte. Ganze Scharen von Arbeitern mit ihren Familien verloren nämlich zu dieser Zeit ihren Lebensraum. Infolge der Obdachlosigkeit veräußerten viele von ihnen, teils auch in den gehobenen Stadtvierteln, ihr letztes, ihnen noch verblieben sein mochtene Gut. Von den höheren Klassen als wüste Hausierer verschrien und zum selbstredenden Unmut der Reichsführung versuchten diese Menschen auf jene drastische Weise wenigstens etwas Auslangen zu finden. Infolge jener Zeiten des Elends sollten sich schon bald Unmengen Gerümpels, Schränke, Tische und andere Wohnutensilien an den Straßenecken der ärmeren Wohnviertel ansammeln. Ganze Geschichten gescheiterter menschlicher Existenzen spiegelten sich in diesen planen Einrichtungsgegenständen wider, die da vermochten abzulegen, stilles Zeugnis der bitteren Armut und Not jener tristen Tage. Doch der Reisende zeigte sich erfinderisch, und aus großer Not wurde Gelegenheit. Schon bald sollte, wenn auch nicht bestärkt durch Solidarität, dann aber durch den schieren Überlebenswillen so manch Arbeiter seinesgleichen für geringfügigen Beitrag zum Mietzins im Unwissen der ETA Unterschlupf gewähren. Es war keine Seltenheit, dass gar 15 bis 20 Personen plötzlich unter einem Dach wohnten. So wurden die Kabinette und nicht genutzten Ställe zu provisorischen Schlafsälen umfunktioniert. Die armseligen Gemeinschaftsküchen dieser Hütten und Höfe jedoch sollten schon bald zum Versammlungsraum der arbeitenden Klasse erhoben werden. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. You may talk of Columbus sailing across the Atlantic he'll see, but he never tried to go railing from Menace as far as Kilkee. You run for the train in the morning, the excursion train starting at 8. You're there when the clock gives the warning.